Und schon wieder ein kurzes Interview zu einem kurzen Film. Diesmal mit Oliver Buzek. Denn mit seinem Film ist das für mich eine zunächst lustige Geschichte auf einmal bitteren Ernst werden lässt. Ein Paketzusteller versucht zunächst einer Dame ein Paket für die Nachbarn zu geben. Bis sich herausstellt, dass die nette ältere Dame wohl nicht ganz die richtige Person dafür ist. Doch wir verraten hier lieber nicht zu viel. Wie kommt man auf die Idee, einen Film über die Tücken des Paketzustellers zu machen? Also ich glaube, die Situation eines Paketzustellers hat jeder schon mal vorgefunden, weil jeder hat schon mal was bestellt und man kennt das Problem, es ist durch die Presse gegangen, die Leute haben Zeitdruck, werden schlecht bezahlt und leisten Unglaubliches. Und ich hatte die Idee, mit meiner Kollegin Nicole Bannig zusammen eine Serie zu machen. Oder ich hatte die Idee, eine Serie daraus zu machen, hatte sie gefragt, weil sie mir die Drehbücher schreiben sollte. Und wir wollten halt so eine kleine Webserie machen, 6 Minuten, vielleicht ein bisschen in Anlehnung an den Tatortreiniger, kleine witzige Geschichten. Der Paketzusteller hat immer das Problem, er will ein Paket abgeben, ist in Zeitnot und schafft es halt nicht, in seiner Zeit diese Pakete abzugeben. Und bei diesem 48-Stunden-Wettbewerb. Auf dem 48-Stunden-Filmwettbewerb kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Sie haben sich auf jeden Fall entschlossen, innerhalb des Wettbewerbs dann eine der geplanten Webserienfolgen umzusetzen. Warum? Bei dem 48-Stunden-Wettbewerb war die Möglichkeit, halt mal ein kleines Drehbuch auszuprobieren, um zu gucken, ob das funktioniert. Und wir hatten mehrere Geschichten zur Auswahl und haben uns halt für die ältere Dame, die demente Züge an sich hat, entschieden. Da haben wir die Dame jetzt schon mal anklingen lassen. Wo findet man so eine Schauspielerin? Gesche Kowalke findet man sehr häufig im Traumkino, Grasweg. Gesche hat eine Dauerkarte und Gesche geht, glaube ich, mindestens einmal in der Woche ins Kino und da kann man sie in der ersten Reihe sehen. Also eher eine Zufallsbekanntschaft. Aber wie kam es denn zu einem Drehangebot mit der netten Dame? Als Filmemacher gehe ich gerne selber ins Kino und Andreas vom Traumkino hat sie mir mal vorgestellt und da Gesche nicht mehr so gut sieht, muss sie in der ersten Reihe sitzen. Ich sehe auch nicht mehr so gut. Für mich reicht die zweite Reihe, aber wir haben uns dann sozusagen auf die erste Reihe geeinigt und es ist wunderbar, im Traumkino in der ersten Reihe zu sitzen. Und so sind wir dann ins Gespräch gekommen, haben danach noch ein Bier zusammen getrunken nach dem Kino und sie ist eine äußerst sympathische Person und ja, so ist der Kontakt entstanden. Und als ich diesen Film drehen wollte zum 48-Stunden-Wettbewerb, kam ich halt auf sie und habe sie dann gefragt. Sie hat kurz Nein gesagt. Ich glaube, das muss man immer, wenn man gefragt wird, einmal Nein sagen. Und dann am zweiten Mal hat sie dann zugesagt und so haben wir dann gedreht. Wir sprachen den 48-Stunden-Kurzfilmwettbewerb an. Können Sie kurz erläutern, was das eigentlich ist? Der 48-Stunden-Wettbewerb findet an einem Wochenende statt. Man kriegt am Freitagabend um 18 Uhr eine E-Mail mit einem Thema. Muss 3 Gegenstände einbauen. Das kann auch mal irgendwie ein Börsenstand von Freitagabend 18 Uhr sein oder ein Fußballergebnis von 22 Uhr. Das bedeutet, dass man diesen Film auch an diesem Wochenende gedreht hat. Deswegen müssen diese Gegenstände an unterschiedlichen Positionen vorkommen. Und dann muss man innerhalb von 48 Stunden einen Film drehen, schneiden und auch spätestens am Sonntag um 18 Uhr wieder abgeben. Gibt es dann eventuell noch Tipps für diejenigen, die jetzt zum ersten Mal mitmachen wollen? Was braucht man da? Außer sicherlich starke Nerven, wenig Schlaf und viel Energy Drinks. Du hast eigentlich schon alles gesagt. Man braucht Spaß, man braucht ein paar Leute, mit denen man einen Film dreht und man braucht natürlich ein bisschen Technik. Mittlerweile melden sich fast bis zu über 40 Teams an, von denen es nicht alle schaffen abzugeben. Man braucht eine Kamera halt und wenn man nicht rechtzeitig eine Kamera irgendwo reserviert beim offenen Kanal oder bei der Filmwerkstatt oder selber eine hat oder auch Schauspieler braucht, das ist ganz wichtig, wenn man Schauspieler braucht, die sind natürlich bei über 40 Teams, kann man sich vorstellen, dass es dann nachher im Kino noch wenig Schauspieler gibt. Also man muss rechtzeitig so ein bisschen das planen, aber ansonsten muss man halt einfach nur Spaß haben an der ganzen Sache. Also wer jetzt auch angefixt ist? Dieses Jahr findet der 48-Stunden-Wettbewerb vom 17. bis 19. Mai statt. Anmeldeschluss ist der 14. Mai. Und nicht vergessen, Technik und Schauspieler früh genug anzufragen. Wir danken Oliver auf diesem Wege dann nochmal für diese Tipps und danken auch für das kurze Interview. Denn kurze Filme, kurze Interviews.